Erster, warum sind die Völker so wütend? Warum planen sie Dinge, die nicht gut sind? Zweiter, die Könige der Erde stehen auf. Die Herrscher sprechen miteinander. Sie sind gegen Jahwe und seinen König. Dritter, sie sagen, wir wollen frei sein. Wir wollen nicht mehr gehorchen. Vierter, Gott sitzt im Himmel. Er lacht über sie. Der Herr macht sich lustig über sie. Fünfter, dann spricht Gott zu ihnen. Er ist sehr wütend. Er macht ihnen große Angst. Sechster, Gott sagt, ich habe meinen König eingesetzt. Er ist auf dem Berg Zion. Siebter, ich erzähle euch, was Gott gesagt hat. Jahwe sprach zu mir, du bist mein Sohn. Ich habe dich heute gemacht. Achter, bitte mich darum. Dann gebe ich dir die Völker. Die ganze Erde gehört dir. Neunter, du kannst sie mit einem Eisenstab schlagen. Du kannst sie wie einen Topf zerbrechen. Zehnter, darum, ihr Könige, seid klug. Hört auf die Warnung, ihr Richter der Erde. Elfter, dient Jahwe mit Respekt. Freut euch, aber habt auch Ehrfurcht. Zwölfter, ehrt den Sohn. Sonst wird er wütend. Dann geht es euch schlecht. Sein Zorn kann schnell kommen. Gut ist es für alle, die bei ihm Schutz suchen.